höret nun von Glück und seinem Schatten, wie Freude ward und Traurigkeit folgte. Jack fand die Maid und Liebesband ward schnell geknüpft. Sie bauten ein Haus aus Balk und Schindel, schlicht und kräftig mit Hand gefügt. Die Eiche schaute zu, das Dach war dicht, das Herdfeuer brannte warm. Dieweil sie lehrte ihm die Schrift, die Linien, Buchstab und Arm. So lernten sie zu sprechen, mit der Feder sanft und sacht. Gedanken wurden Zeilen, Liebeswort in stiller Nacht. Mit Tinte, mit Papier, mit Klang von Feder und von Seel, ward ihre Liebe lesbar, ward ihr Bund ein heil'ger Steg und Ziel. Auf der Lichtung wuchs der Tag, das Glück ward unser Kleid. Kinder lachen, Sonne klar, die Zeit ward uns so freut. Auf der Lichtung flammt der Herd, die Hände bauen die Welt. Und unser Sohn, Jackie, spricht euch an, mit kleiner Händchen hält. Ein Knabe kam, Jackie genannt, sein Lachen hell und rein. Er tollt im Garten, pflückt die Kräuter, spielte rau im Sonnenschein. Jahre wuchsen sacht heran und Frieden war ihr Gast. Maria und die kleine Magdalena blieben nah und fast. Sie brachten Segen, Heil und Sinn. Die Freundschaft blieb wie Brot, nur wenige im Dorf kannten das Glück. Das dort ward sanft und rot, ein kleines Reich aus Holz und Mut. Die Feder schreibt die Zeit, die Tage weben goldenes Tuch, die Nacht bewahrt das Leid. Auf der Lichtung wuchs der Tag, das Glück ward unser Kleid. Kinder lachen, Sonne klar, die Zeit ward uns zur Freud. Auf der Lichtung flammt der Herd, die Hände bauen die Welt. Und unser Sohn, Jackie, spricht euch an, mit kleiner Händchen hält. Schicksal spinnt, so kam ein kalter Hauch. Josi sank in Krankheit tief, das Feuer ward ohne Rauch. Maria suchte Kräuter, mischte Trank und Segenswort. Sie stand am Bett, sie kämpfte still, doch half kein Kraut am Ort. Die Hände bang, der Atem flach, die Hoffnung schwand und klein. Und Jack und Jackie fielen ein in Trauer schwer und rein. Kein Lachen mehr, kein leichter Schritt, die Feder stumm im Griff. Die Tage senken dunkle Tücher, als ob entzöge sich der Schliff. Unglück, das webt sein schweres Tuch, es deckt uns Heim und Herd. Unglück, die Flamme flackert schwach, die Worte klingen wert. Unglück, die Kinderaugen trüb, der Vater fällt in Nacht. Unglück, Maria, Magdalen hüten Sorge, Sehn und Wacht. Maria Magdalena, Sorge zieht in ihre Brust. Sie sammeln Kräuter, sehen das Blut, sie testen jede Lust. Doch manches Leid bleibt unerkannt, dieweil die Götter schweigen. So steht die Hütte still und leer, nur Fenster glimmen bleich. Jack greift nach Feder, schreibt doch keine Zeil, sein Herz zu schwer. Jackie weint in Kinderstuben, seine Hand sucht Mut nicht mehr. Auf der Lichtung sang das Lied, ein Schrei in weißer Nacht. Das Glück verlosch, die Zeit verrann, nur Trauer blieb die Wacht. Doch Maria steht und waltet treu und Magdalena wacht. Sie tragen mit die Sorge fort, bis Licht erwacht. Das Glück gebrochen, so war die Trauer groß. Und dennoch blieb die Freundschaft treu, ein Funke in der Nacht.